Es ist immer so ein Genuss, hier in Liechtenstein im Lobpreis mit zusammen den Herrn mit euch anzubeten. So schön. Meine liebe Debbie ist ja auch mit mir. Wir hatten eine recht intensive Zeit und sie hat sich hingelegt. Sie hat zu mir gesagt, lass mich heute Abend gut ausruhen, dann bin ich morgen wieder über den Berg. Sie hat irgendwann eine Grippe aufgegabelt und kämpft damit und morgen wird sie wieder hier und fit sein. Wir sind diese Woche erst aus Brasilien angekommen. Eine sehr lange Reise, dort ist es schon heiß. Ich habe mich so gefreut, als wir hier angekommen sind. Alle haben die Winterjacke angezogen. Ich bin mit dem T-Shirt bei -4 Grad auf der Straße gegangen und habe gesagt, oh Herr, ich danke für dir, für dieses Wetter. Aber ich werde auch mit Freude in dem Land leben, wo es nur heiß ist das ganze Jahr über. Obwohl wir hatten letztes Jahr 3 kalte Tage, da ging es ja runter, dann auf 19 Grad plus. Und da haben sie die Brasilianer alle die Mäntel angezogen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand hier gibt, der mich nicht kennt, dann muss ich mich vorstellen. Gibt es jemand hier, der mich nicht kennt, dann hebt mal kurz deine Hand. Doch einige, okay. Ich bin der Reinhard Hirtler, ich bin Österreicher, bin in Österreich geboren vor fast 60 Jahren, bin im Hause eines Pfingstpastors aufgewachsen, habe im Taufbecken schwimmen gelernt, habe mein Leben im Jahre 68 Jesus übergeben, das war knapp vor meinem 7. Geburtstag, 2 Wochen vor meinem 7. Geburtstag. Mit 12 Jahren hat mich der Herr im Heiligen Geist getauft und als ich 8 Jahre alt war, hat mich der Herr zum Dienst berufen. Das war so klar, ich weiß das heute noch, ich bin da gesessen im Wohnzimmer und plötzlich sprach Gott zu mir, als ob es eine hörbare Stimme war. Und er hat mir gesagt, er hat mich berufen, um den Nationen sein Wort zu verkündigen. Wir haben dann lange in Österreich Gemeinde gegründet, dann hat der Herr uns nach Amerika berufen. Wir waren dann 10 Jahre Teil von Morningstar Ministries mit Rick Joyner in Amerika. Und dann plötzlich mitten in der Nacht aus dem Nichts heraus hat der Herr zu mir gesagt, ich werde es nie vergessen, da sagte der Herr Reinhard, kannst du dich erinnern, als du zu mir gesagt hast, Herr, ich werde alles tun, was du von mir willst, egal welchen Preis ich bezahlen muss. Ich war damals ein 8-jähriger Junge. Und ich sagte, ja, das kann ich mich erinnern. Das war vor einigen Jahren jetzt. Und der Herr sagte zu mir, zählt das heute noch? Und ich sagte, ja, das zählt heute noch. Dann sagte er, dann packt er den Koffer und übersiedelt nach Brasilien. Und ich ging nach Hause und ich sagte zu meiner lieben Frau, liebe Frau, pack die Koffer, wir gehen nach Brasilien. Und sie sagte, okay. Niemand hat uns eingeladen. Niemand hat uns ein Gehalt angeboten. Niemand hat uns gesagt, hier ist eine offene Tür. Da war nichts, da war nur einfach, Gott hat gesagt, geh nach Brasilien. Und wir packten unsere Koffer und wir siedelten nach Brasilien, konnten die Sprache nicht, kannten die Kultur nicht, konnten nichts. Und der Herr hat uns versorgt, das muss ich wirklich so sagen, wir sind im Glauben hin, aber wisst ihr, wenn man mit Glauben lebt, dann hat man alles, was man braucht. Der Herr hat uns versorgt, der Herr hat uns alles gegeben. Wir dachten nie, dass wir je mit Kindern arbeiten würden. Wir haben uns gedacht, wir werden rübergehen, um helfen, Gemeinde zu gründen, Gemeindegründer auszubilden. Und dann sahen wir die Not mit kleinen Kindern und dann habe ich 4 Monate nur geheult. Entschuldigung. 4 Monate nur geheult. Ich konnte nur nicht mehr heulen. Ich bin nach Hause gegangen in unsere Wohnung in Goiânia. Mein lieber Freund, der Hartmut, der kennt ja unsere nette, niedliche Wohnung mitten unter den Hochhäusern drinnen. Ich habe zu Debbie gesagt, ich werde es nicht zulassen, dass ich eine Wohnung habe und Kleider und Essen und dass es Kinder auf der Straße gibt, die verrecken müssen. Das werde ich nicht erdulden. Ich werde alles, was ich habe, diesen Kindern geben und wir werden diese Dinge verändern. Und der Herr war uns so gütig und so gnädig und wir haben jetzt die Christiane und der Gunther, die waren ja letztes Jahr bei uns, wir haben jetzt in knapp 4 Jahren, wir bauen gerade 2 weitere Häuser, wir betreuen täglich über 200 Kinder und der Herr hat Wunder über Wunder über Wunder getan. Und da sind wir dem Herrn sehr dankbar. Ich habe 15 Bücher inzwischen geschrieben. Ich habe mir auch nie gedacht, ich werde Bücher schreiben. Aber das hat auch der Herr eines Tages zu mir gesprochen, schreib dieses Buch. Und ich habe gesagt, Herr, ich habe keine Zeit zum Buchschreiben. Ich arbeite jetzt schon 80, 90 Stunden in der Woche. Dafür habe ich die Zeit nicht. Aber der Herr hat gesagt, du musst das schreiben. Dann habe ich mit dem ersten Buch begonnen. Inzwischen sind es 15 geworden. 5, glaube ich, gibt es auf Deutsch inzwischen davon. Die sind alle dort drüben auf dem Tisch. Kraft zu vergeben, Umgang mit dem Prophetischen, übernatürliche Versorgung, der neue Bund und Leben ohne Begrenzungen. Sind alle auf Deutsch. Und als ich die Not gesehen habe, da habe ich mich entschlossen, solange ich leben werde, wird jeder Cent des Erlöses aller meiner Bücher den armen Kindern in Brasilien zugutekommen oder in die Mission gehen. Und ich hätte mir nie gedacht, im vorigen Jahr allein habe ich nur in Brasilien, ich glaube, es waren 17.000 Bücher verkauft. Und es ist so schön zu sehen, dass der Herr das verwenden kann, um auch hier die Kinder zu unterstützen. Ich habe auch einige T-Shirts mitgebracht, weil ich persönlich sehr gerne T-Shirts trage. Auf den T-Shirts steht auf Englisch drauf, Live without limits, lebe ohne Begrenzungen. Die sind auch da drüben erhältlich. Heiliger Geist, wir danken dir, wir sind dir so dankbar. Jesus, du sagtest, dass du noch viele Dinge den Jüngern zu sagen hast, aber du konntest es nicht. Aber wenn er, der Heilige Geist, kommt, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Heiliger Geist, leite du uns heute Abend in alle Wahrheit. Herr, Wissen bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wir wollen heute Abend nicht mehr Wissen in unserem Kopf erlangen. Wir wollen heute Abend Offenbarung von dir erlangen, Heiliger Geist. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest. Öffne die Augen unseres Herzens. Vater, wir bitten dich um den Geist der Weisheit und der Kenntnis deiner selbst. Heiliger Geist, wir brauchen dich so dringend heute Abend. Wir bitten dich, dass dieses Wochenende ein Wochenende wird, wo wirklich wir Dinge erkennen in unserem Herzen, die unser Leben so verändern, dass wir alles erleben können, was du für uns schon geplant und vollbracht hast. Heiliger Geist, wir vertrauen dir völlig und ganz. Amen. Ich habe so gerungen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß ja schon seit einigen Monaten, dass ich jetzt hierher sein werde. Und ich predige ja normal in einer normalen Woche oft bis zu 15 Mal, wenn ich so Seminare und so mache. Und ich nehme das immer sehr, sehr ernst. Aber dieses Wochenende hier war etwas, das mich so tief ergriffen hat. Seit mehreren Monaten spüre ich so eine tiefe Last auf meinem Herzen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wisst ihr? Ich bin nicht hier, weil ich einen Platz in meinem Terminkalender brauche zum Predigen. Ich habe es Gerd gesagt, ich konnte im letzten Jahr nur 15% aller Einladungen zum Predigen annehmen. 85% musste ich absagen. Und ich sage das nicht, um irgendwie da mich zur Schau stellen zu wollen. Gott verbiete. Und ich möchte euch sagen, warum ich hier bin. Ich bin hier, weil ich kann mich noch erinnern. Vor einigen Jahren kam die Anfrage, ob ich nicht hier in dieser Gemeinde predigen konnte, durch die Karin Dettert oder Dietert, wie sie heißt. Dedert. Und ich sagte zu ihr nein. Nein, erstens, ich habe in meinem Terminkalender keinen Platz. Zweitens, ich lebe in Brasilien. Drittens, ich habe so viel zu tun. Nein. Sie sagte, aber Rainer, du solltest doch dort hingehen in diese Gemeinde. Das ist eine tolle Gemeinde. Ich sage, schön, diese Anfragen bekomme ich fast jede Woche. Ich gehe dorthin und dorthin und dorthin und diese Konferenz. Nein. Und dann eines Tages war ich im Gebet und da sagte der Herr zu mir, wie kannst du Nein sagen, wenn ich will, dass du dorthin gehst? Und ich sagte, ich komme, ich gehe dorthin. Und ich kam hier an meinem Geburtstag vor 5 Jahren, genau. Es war mein Geburtstag, als wir hier ankamen. Mein und meiner Frau ihr Geburtstag. Wir haben beide einen Tag hintereinander Geburtstag. Und wir kamen hier an, hatten einen Amerikaner mit im Gepäck, hatten 2 Brasilianer mit im Gepäck. Und auch in Österreich mit dem Gebäck. Und wir kamen hier an. Und ich werde nie vergessen, die Tür ging auf, es gingelte. Und dann stand, ich habe Gerd ja noch nie gesehen. Ich kannte diesen Mann ja nicht. Wir haben nur mit Romy über E-Mail kommuniziert. Und die Tür ging auf und da stand der Gerd vor mir. Und als der Gerd vor mir stand, da traf mich etwas in mein Herz. Und ich wusste, hier ist eine göttliche Verbindung. Ich wusste, hier ist nicht einfach etwas, wo ich vorbeikomme zum Predigen. Ich wusste, hier ist etwas, was Gott von Ewigkeit und für die Ewigkeit bestimmt hat. Das wusste ich in diesem Augenblick. Und darum bin ich heute hier. Und seit Monaten habe ich so eine Last für dieses Wochenende. Ich wurde oft in der Nacht wach und ich konnte nichts anderes, als einfach zu beten und zu flehen. Ich habe versucht, mich vorzubereiten hier die letzten Tage und ich konnte nur beten. Und ich bin so überzeugt, dass dieses Wochenende ein wirklich wichtiges Wochenende ist, wo viele Dinge in unserem Leben sich verändern werden. Ich möchte heute Abend einfach über etwas reden, lernen, was für mich besonders lebensverändernd wurde. nämlich die Realität des, neuen Bundes. Wisst ihr, ich bin ja selbst in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber ich sage euch etwas ganz Einfaches. Wenn du etwas immer auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hast, weil du überzeugt bist, das war das Richtige. Und wenn ich zu dir sage, warum machst du das so? Und du sagst, ja, weil das ist so richtig. Warum? Das haben mir meine Eltern so beigebracht. Dann fragen wir deine Eltern. Die sagen, das haben mir meine Eltern beigebracht. Generationen über Generationen über Generationen wurde gelehrt, das ist die richtige Art und Weise, etwas zu tun. Wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, das ist falsch, dann wärst du 100% richtig, 100% überzeugt, dass du im Recht bist und ich im Unrecht. Weißt du warum? Weil wenn wir immer etwas über Jahrzehnte, über Jahrhunderte lang auf eine gewisse Art und Weise machen, sind wir ja überzeugt, es ist richtig. Wenn wir die Kirchengeschichte sehen, dann werden wir etwas erkennen, was sehr tragisch ist. Inklusive der modernen Kirchengeschichte. Die letzten etwa 1700 Jahre gab es in der Gemeinde Jesu Christi eine subtile Vermischung des Alten und Neuen Bundes. In unserem allen Leben, in deinem sowie in meinem. Ich könnte dir das ganz einfach beweisen, durch viele, viele Beispiele und Bibelstellen. Und als der Herr begonnen hat, in meinem eigenen Leben mir aufzuzeigen, welche Vermischungen es da noch gab in meinem Denken, in meinem Herzen, in meinem Verständnis zwischen neuen und alten Bund, da war ich schockiert. Ich kann mich erinnern, ich habe zum Herrn einmal gesagt, Herr, ich will das nicht mehr. Ich verkrafte das nicht. Das ist so intensiv, das ist mir zu schwierig, zu kompliziert. Ich will das nicht. Aber ich habe mein Herz geöffnet und habe gesagt, Heiliger Geist, lehre mich. Ich hoffe, dass euch dieses leise Reden hier vorne nicht stört. Meine brasilianischen Freunde, die können kein Wort Deutsch. Sie kann weder Englisch noch Deutsch, die Isabella. Aber der Matthäus kann Englisch. Er ist mein geistlicher Sohn, den Gott mir in Brasilien geschenkt hat. Ich hatte das Vorrecht, ihn im Oktober zum Pastor zu ordinieren und einzusetzen. Sind jetzt seit 2 Jahren verheiratet, knapp 2 Jahre. Und die sind wirklich meine geistlichen Kinder. Und Tom, mein lieber Freund, übersetzt für ihn, damit er ein bisschen versteht. Aber ich werde nie vergessen, als der Herr begonnen hat, mir in meinem eigenen Herzen Dinge aufzuzeigen und Offenbarungen zu geben, wie wir in unserem Leben alle diese Vermischungen haben zwischen alten und neuen Bund, die so subtil sich in die Gemeinde eingeschlichen haben, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Ich werde euch nur ein kleines Beispiel geben. Und ich sage das als Einleitung deshalb, weil ich möchte, dass ihr euer Herz weit öffnet. Weil ich bin überzeugt, ihr werdet Dinge hören dieses Wochenende, wo ihr vielleicht etwas schockiert sein werdet. Ich sage nichts, aus Prinzip nichts, um Leute zu schockieren oder irgendwie. Das tut man nicht, weißt du, das gehört nicht auf die Kanzel. Aber es werden euch bestimmt gewisse Aussagen vielleicht schockieren, weil sie vielleicht auch radikal sich anhören mögen, obwohl sie total biblisch sind. Zum Beispiel, fast jeder Christ ist überzeugt davon, dass wenn Jesus in Johannes Kapitel 10, Vers 10 sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, würgen und umzubringen, ich aber bin gekommen, damit sie Leben und volles Genügen haben, dass der Dieb der Teufel ist. Der Dieb ist aber nicht der Teufel. Ruhig ist es plötzlich. Ich kann mich erinnern, es war vor 22 Jahren. Wir saßen am Mittagstisch und ich sagte zu Debbie, jeder hat immer gepredigt, der Dieb ist der Teufel, inklusive mich. Aber ich habe gesagt, vom Teufel ist in Johannes 10 gar keine Rede. Daraufhin sagte Debbie zu mir, natürlich ist das der Teufel. Die Bibel sagt das ganz klar. Sage ich, nein, sagt sie nicht. Doch. Dann sagte Debbie zu mir, wenn das nicht der Teufel ist, wer ist es dann? Und ich sage zu ihr, du hast denselben Heiligen Geist wie ich, ich sage es dir nicht. Du studier die Bibel selbst, du hast die gleichen Knie wie ich, geh auf die Knie mit dem Heiligen Geist und studier die Bibel. Nächsten Tag, Reinhard, wer ist denn der Dieb, wenn es nicht der Teufel ist? Ich habe gesagt, ich sage dir gar nichts. Und wisst ihr, dann kam es so, Liebling, ich muss was reden mit dir. So, ich sage gar nichts. 2 Wochen später kam sie zu mir und sagte sie, Wie konnte ich je glauben, dass hier vom Teufel die Rede ist? Das ist so offensichtlich und logisch aus dem Kontext heraus. Dann habe ich das einmal in einer brasilianischen Gemeinde gesagt. Heutzutage ist es ja leicht. Wir haben ein Tablet, wir haben ein Telefon mit Bibel drauf und Übersetzungen und da schauen wir ins Griechische rein und dann sehen wir. Und da saß ein Pastor vorne, der mir das nicht glauben wollte und der schaut im Griechischen nach und der sagte, das ist ganz klar aus dem Urtext heraus, dass das nicht der Teufel ist. Was ich euch damit sagen möchte, ist Folgendes. Wir alle, ich habe ja vor 30 Jahren auch gepredigt, dass der Teufel kommt, um zu würgen, stehlen und umzubringen. Wir alle haben eine Vermischung in unserem Leben gehabt zwischen neuen und alten Bund, der unser Leben sehr beeinflusst hat. Jetzt wollt ihr alle wissen, wer der Dieb ist. Ihr habt die gleichen Knie wie ich und den gleichen Heiligen Geist wie ich. Vielleicht werde ich das Geheimnis lüften am Ende dieses Wochenende. Aber wenn ihr den Kontext studiert, dann werdet ihr sehen, da redet, Jesus redet nie vom Teufel, er erwähnt den Teufel gar nicht. Ist der Teufel böse? Natürlich. Ist der Teufel unser Feind? Natürlich. Aber in diesem Zusammenhang ist die Rede nicht vom Teufel. Das wollte ich eben euch nur zeigen, wie viele Dinge wir einfach übernommen haben, obwohl sie nicht korrekt sind. Wenn wir vom Alten und vom Neuen Bund reden, die Bibel lehrt ja über die Bünde. Da gibt es ja mehrere Bünde, die Gott gemacht hat mit den Menschen. Und es kommt darauf an, welche theologische Ansicht du hast. Da gibt es Theologen, die sagen, es gab nur zwei. Da gibt es Theologen, die sagen, es gab fünf. Da gibt es Theologen, die sagen, es gibt sieben. Je nachdem, welche Ansicht du hast. Aber darüber wollen wir heute Abend nicht reden. Denn das große Problem ist ja nicht der Bund mit David und der Bund mit Abraham und der Bund mit was weiß ich, die Gott auch gemacht hat, Noah zum Beispiel, sondern die große Vermischung in unserem eigenen Herzen ist der alte Bund und der neue Bund. Was ist der Unterschied? Zuerst einmal müssen wir verstehen, was ist überhaupt ein Bund? Ein Bund ist eine Verbindung zwischen zwei Parteien. Kann man das sagen, Parteien? Im Englischen geht das so schön, between two parties. Ich predige ja nie Deutsch, ich muss erst wieder Deutsch lernen. Ich predige ja Portugiesisch und Englisch, aber nicht Deutsch, kaum mehr. Ein Bund ist eine Verbindung zwischen zwei Parteien, zwischen zwei Personen. Eine vertragliche Verbindung, wo man sich miteinander auf etwas festlegt. Das Problem beginnt hier, dass es aber zwei solche Verbindungen gibt, nämlich einen Vertrag und einen Bund. Die sind auf der einen Seite ähnlich, auf der anderen Seite gravierend unterschiedlich. Und hier beginnt das Problem im Leben vieler Christen. Viele Christen vermischen Vertrag mit Bund. Gott ist kein Gott des Vertrages. Gott ist ein Gott des Bundes. Und wenn wir das verstehen und ergreifen, das alleine wird unser Leben so sehr verändern. Was ist der Unterschied? In einem Vertrag wird miteinander verhandelt. Nehmen wir an, ich bin der Reinhard und der Hartmut hier, mein lieber Freund, ist Baumeister. Ich will ein Haus, weil meine Frau sagt, ich habe satt in der kleinen Wohnung zu leben, jetzt adoptieren wir ein Kind, ich will endlich ein Haus. 32 Jahre bin ich mit ihr verheiratet, ich habe immer alles entbehren müssen, ich will endlich ein Haus. Okay, ich baue dir ein Haus. Dann komme ich zum Hartmut, zum Baumeister und sage, Hartmut, ich will ein Haus. So und so und so soll es aussehen. Dann beginnen wir zu verhandeln. Ich sage zu Hartmut, Hartmut, ich habe nicht mehr als 250.000 Euro. Ich will nicht Schulden machen, das habe ich mir angesammelt. Um 250.000 Euro will ich das Haus, das so aussieht. Dann setzen wir uns auf den Tisch und Hartmut sagt zu mir, Reinhard, um 250.000 Euro kann ich dir dieses Haus nicht bauen. Das geht sich nicht aus. Das kostet 300.000. Ich sage, nein, 300.000 habe ich nicht. Also verhandeln wir miteinander. Er sagt, machen wir diesen Raum ein bisschen kleiner, hier ein bisschen ab und dann kann ich das um 250.000 machen. Warum? Und dann machen wir einen Vertrag. Wir unterschreiben beide den Vertrag. Jetzt sind wir in einer Partnerschaft miteinander. Das ist kein Bund, das ist ein Vertrag. Was ist der Unterschied? Erstens, im Vertrag wird verhandelt. Warum wird im Vertrag verhandelt? Er braucht mein Geld und ich will sein Haus. Wir beide brauchen was voneinander. Darum können wir auch miteinander verhandeln. Gott ist kein Verhandlungspartner, weil Gott macht keine Verträge. Gott schließt einen Bund ab. Der Bund ist ganz anders. Im Bund gibt es keine Verhandlung. Wenn du die Bünde Gottes studierst, dann wirst du sehen, es gibt keine Verhandlung. Da gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Warum gibt es keinen Verhandlungsspielraum? Ganz einfach. Ich brauche sein Haus, er braucht mein Geld. Du hast nichts, was Gott braucht. Ist dir das bewusst? Er braucht weder dich noch dein Geld. Wir geben nicht, weil Gott unser Geld braucht. Die Bibel sagt in Hagar Kapitel 2, Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Gott ist Gott. Er ist in sich selbst. Er hat alles in sich selbst. Der Bund, Gott der Allmächtige, der Schöpfer der Himmel und der Erde, der starke, allmächtige Gott, den wir heute Abend gelobt und angebetet haben, der kommt zu uns und will mit uns einen Bund machen, eine Partnerschaft eingehen. Er bietet sie uns an und als der Stärkere im Bund sagt er uns die Konditionen und sagt, hier sind die klaren Konditionen. Du hast zwei Möglichkeiten jetzt. Du kannst sie annehmen oder ablehnen. Wir sehen das im Alten Bund, als Gott mit Volk Israel einen Bund macht, da erklärte ihnen ganz genau die Regeln des Bundes. Hier sind die Gebote. Wenn du die Gebote haltest, ich werde dein Gott sein, du wirst gesegnet sein. Wenn du die Gebote nicht haltest, wirst du verflucht sein. Alle diese Flüche kommen auf dich, 5. Mose 28, alle diese Segnungen kommen auf dich. Das Volk Israel reagierte, als Mose ihnen dieses Bund angeboten hat von Gott, sagten sie, wir werden dem Gott, unserem Herrn, gehorchen. Sie sind den Bund eingegangen. Sie hätten sagen können, wir wollen das nicht. Aber Verhandlung gab es keine. Genauso ist es auch im Bund mit Gott zwischen uns. Gott verhandelt nicht mit uns. Wenn ich euch zum Beispiel die Frage stellen würde, wie viel von euch haben schon irgendwann mal versucht, mit Gott zu verhandeln? Die meisten Christen, wenn sie ehrlich sind, sagen sie, Gott, wenn du mein Kind heilst, dann werde ich dir mein Leben lang dienen. Gott, wenn du mich hier segnest, dann werde ich dir so viel geben von meinem Einkommen. Jakob tat das schon. Segnest du mich, gebe ich dir 10%. Aber wisst ihr, Gott ist kein Vertragsgott. Gott ist ein Gott des Bundes. Gott sagt, ich biete dir einen Bund an, eine Partnerschaft zwischen mir und zwischen dir, die ewig bleibt. Du hast mir nichts zu bieten, aber ich habe alles für dich. Das ist der erste Unterschied zwischen Vertrag und Bund. Ein anderer wesentlicher Unterschied ist dieser. Im Vertrag werden Dinge ausgetauscht. Ich gebe dir mein Geld, du baust mir ein Haus. Im Bund geht es nicht um Austausch der Dinge. Im Bund geht es um Austausch von Personen. Ich gebe mein Leben für dich und du gibst mir dafür dein schindiges, kaputtes Leben. Was für einen Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund. Christus hat sein Leben für mich hingegeben, damit ich jetzt sein Leben in mir haben kann. Da war es ein Austausch von Personen. Wir sind in Christus, Christus ist in mir. Etwas völlig anderes, etwas Neues, was es niemals vorher gab. Plötzlich gab es dieses unwahrscheinliche Austausch, sein Leben für mein Leben. Und als Gott diesen Bund mit den Menschen einging, den alten Bund, der ja kein guter Bund war, die Bibel sagte, ich habe wirklich nicht Zeit, auf die Details eingehen, ich schreibe das in meinem Buch sehr genau. Aber der alte Bund war so aufgestellt, es gab 10 Gebote plus 603 weitere Gebote. Die mussten alle genau gehalten werden, um von Gott gesegnet zu werden. Das war die Basis des Bundes. Das war das Gesetz. Der Bund wurde nie zwischen Christen und Gott gemacht. Nie. Der Bund wurde zwischen Volk Israel und Gott gemacht. Darum ergibt es keinen Sinn, wenn ein Christ nach irgendwelchen Teilen des alten Bundes lebt. Denn der Bund wurde nie zwischen Gott und Christen gemacht. Der Bund wurde zwischen Gott und der Nation Israel gemacht. Und dann hat Gott angekündigt, der alte Bund kommt weg, es kommt ein neuer Bund. Und dieser neue Bund, in dem leben wir. Dieser neue Bund, für mich ist diese Überzeugung ganz klar. Die wichtigsten Worte in der ganzen Bibel, und da muss man aufpassen, weil dann sagen die Leute, der Rainer hat gesagt, gibt es Worte in der Bibel, die sind nicht wichtig. Das sage ich auf keinen Fall. Alles in der Bibel ist wichtig. Aber für mich ist der Schlüssel in der Bibel, ist für mich ganz einfach. Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Denn ohne diese Worte gibt es keinen neuen Bund. Ohne diese Worte gibt es keine Erlösung. Ohne diese Worte gibt es keine Befreiung. Ohne diese Worte gibt es keinen Sieg. Ohne diese Worte gibt es keine Zukunft. Am verbrachten Werk des Kreuzes hängt alles. Es ist vollbracht. Alles, was wir brauchen, wurde von Christus am Kreuz für uns erwirkt. Und wenn wir versuchen, zum neuen Bund etwas hinzuzutun, und das ist das Tragische, wenn wir versuchen, zum neuen Bund etwas hinzuzufügen, dann ist der neue Bund in unserem Leben nicht wirkbar und erlebbar. Er ist nicht wirksam, weil die Regeln für den Bund stellt Gott auf und nicht wir, nicht du und ich. Und Gott hat uns diesen neuen Bund gegeben, den er mit Christus gemacht hat und uns inkludiert hat in diesen Bund. Ich war vor 2 Wochen in meinem Zimmer zu Hause. Ich hatte so ein Erlebnis, das war so krass für mich. Du die Bibelstellen projizieren, könnt ihr das? Könnt ihr mir mal 1. Korinther 2, Vers 7, denke ich, ist das, hinaufgeben. Ich saß in der Früh in meinem Zimmer. Schau mal. Ich saß in der Früh in meinem Zimmer zum Beten. Mitten in der Nacht, ich konnte nicht schlafen, also stand ich auf, so um 1:30 oder so. Und ich wollte eigentlich nur beten und Bibel lesen. Der Herr sagte, lese 1. Korinther 2. Und ich dachte mir, ja, ich kenne dieses Kapitel recht gut. Und als ich zu diesem Vers kam, begann ich zu heulen. Ich beginne zu heulen und zu heulen und zu heulen in meinem Stuhl, in meinem Büro. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorher bestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Die verborgene Weisheit, wenn du studierst, was das Geheimnis und die verborgene Weisheit ist, das ist der neue Bund. Paulus spricht ganz klar, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Weisheit, die verborgen war vor Grundlegung der Welt, aber beschlossen war, das ist der neue Bund, den Gott geschlossen hat. Und als ich hier eine Aussage las, obwohl ich diesen Vers hunderte Mal gelesen habe, noch nie gesehen habe, da begann ich zu heulen in meinem Zimmer. Und nachdem ich mich ausgeheult habe vor tiefer Ergriffenheit und Freude, begann ich den Herrn anzubeten mit einer Intensität, die konnte ich fast nicht mehr zurückhalten. Ich habe ihn so gelobt und verherrlicht und angebetet. Und ich saß in meinem Stuhl und betete Gott an und plötzlich erschienen 2 Engel in meinem kleinen Zimmer. Und als diese 2 Engel erschienen, begannen diese 2 Engel mit mir Gott anzubeten. Und plötzlich, etwa 2 Minuten später vielleicht, war mein kleiner Raum voll von Dutzenden Engeln. Dutzenden, die alle Gott angebetet haben. Und ich saß da wie starr. Und als dieses Ganze sich vielleicht 30 Minuten abspielte, plötzlich dann, begann einfach, hörte auf, den Herrn anzubeten und saß mich hin, nahm wieder eine Bibel und die Engel, die alle verließen meinen Raum, aber 2 blieben stehen. Und als ich merkte, dass dieser Engel da in meinem Zimmer stehen bleibt und mit mir reden will, sagte ich zu ihm, was war da soeben los? Und dann sagte dieser Engel zu mir, das war jetzt vor 2 Wochen, sagte dieser Engel zu mir, Reinhard, verstehst du, wenn die Kinder Gottes den Herrn von ganzem Herzen und Intensität anbeten, so wie du es gerade gemacht hast, das zieht uns Engel an. Denn da wollen wir mit einstimmen im Lobpreis zum Vater, der würdig ist, geehrt zu werden. Wisst ihr, was mich so ergriffen hat? Hier spricht es vom neuen Bund, vom Geheimnis der Weisheit Gottes, die verborgen war. Schau her, Gott hat sie vorherbestimmt vor aller Zeit, nicht zu seiner Herrlichkeit, sondern zu unserer Herrlichkeit. Dieser Gedanke ist zu tief für mich. Er ist zu tief für mich. Wir wollen ja Gott verherrlichen vom ganzen Herzen. Das wollen wir. Wir wollen ihn verehren mit allem, was wir haben. Aber Gott sagt, den neuen Bund habe ich nicht gemacht zu meiner Herrlichkeit, den habe ich gemacht zu deiner Herrlichkeit. Und ich bin auf meinem Stuhl gesessen und ich habe gesagt, Gott, für meine Herrlichkeit? Und er hat gesagt, Reinhard, als ich den neuen Bund schuf, dachte ich nicht an mich, da dachte ich an dich. Gott hat uns einen neuen Bund geschaffen, weil er uns Ehre und Herrlichkeit geben wollte. Das ist ja fast absurd. Das ist so tief für mich, dass ich mir am Anfang gedacht habe, das ist ja fast blasphemisch. Wir verherrlichen nicht uns selbst, Aber du kannst in jedem Urtext schauen, in jeder Übersetzung, in jeder Sprache, es ist genau so drin. Diese Weise, die verborgene Weise, die vorherbestimmt war vor aller Zeit, die war für unsere, zu unserer Herrlichkeit. Hör zu, wenn die Gemeinde Jesus in der Herrlichkeit wandelt, zu der Gott sie durch den neuen Bund berufen hat, dann werden unsere Städte sich verändern. Wir warten darauf, dass Gott plötzlich etwas tut. Aber ich sage dir etwas, Gott wartet darauf, dass die Gemeinde die Herrlichkeit, die Kraft, die Realität des neuen Bundes erfasst und ergreift und darin wandelt. Diese herrliche Gemeinde. Wenn wir diese Herrlichkeit, die uns zugesprochen wurde durch den neuen Bund, im Herzen ergreifen und als Söhne Gottes uns erheben und als Söhne Gottes, als Gemeinde Gottes in Herrlichkeit und Kraft demonstrieren, was der Himmel uns bereits gegeben hat durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, dann werden die Menschen da draußen etwas sehen und die werden das wollen. Ich war gerade in Thailand. Ich war deswegen gerade in Thailand, weil ich seit vielen Jahren meiner Frau versprochen habe, ich mache einmal Thailand-Urlaub mit ihr. Ich muss eigentlich bekennen, zu meiner eigenen Schande, dass ich, wenn ich pro Jahr 4 Wochen Urlaub gemacht hätte, wie es ja die Österreicher vom Gesetz her zustehen, 5 Wochen glaube ich sind sogar in Österreich, ich habe mir vor kurzem ausgerechnet, dann könnte ich etwa 7 Jahre lang durchgehend Urlaub machen. Das ist eigentlich eine Schande. Aber ich diene dem Herrn sehr gern, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, aber ich habe zu Debbie gesagt, einmal mache ich mit dir Thailand Urlaub. Dann sind wir nach Thailand geflogen, jetzt im Dezember, und wir steigen dann die Lufthansa-Maschine ein in Frankfurt. Zuerst haben wir noch 3 Tage Stopp gemacht bei Hartmut und Kirsten. Weißt du, ich muss jetzt einmal hier was sagen. Ich habe zu Debbie vor kurzem gesagt, weißt du, mein wirklicher Held ist ja nicht der Hartmut, das ist ja die Kirsten. Weil wenn du dort hinein, ich weiß nicht, wer von euch die so wirklich gut kennt, ihr kennt sie ja, aber wenn du dort reinkommst in der Wohnung, weißt du, die Kirsten ist so dieser Engel, die das Haus zusammenhält, die Familie zusammenhält, der Friede, der Ruhepol, alles im einen, so fast wie Jesus, fast. Und wir sind einfach gerne bei ihnen. Ich habe gesagt zu Debbie, weißt du was, fliegen wir rüber, bleiben wir 3 Tage dort, dann fliegen wir weiter nach Thailand. Wir steigen in die Maschine ein, Lufthansa von Frankfurt nach Bangkok, ich glaube 11 oder 12 Stunden Flug. Wir steigen da ein und dann sehe ich, wie die Stewardess versucht, eine Gepäcklade dazu zu machen oben, und ich sehe, wie sie so raufkämpft und dann, wie sie nicht kann, weil sie mit der Schulter Probleme hat, dann die andere Schulter nimmt und wie sie kämpft sich da ab. Und ich sehe das plötzlich und ich sage zu Debbie, die arme Frau, die hat eine kaputte Schulter und muss arbeiten. Das ist doch nicht korrekt. Und ich sitze dann, ich kriege mein Essen. Nachdem wir gegessen haben, rufe ich die Stewardess zu mir und sage ich zu ihr, Entschuldigung, Madame, ich habe gesehen, dass Sie da Probleme haben mit der Schulter. Sie hat gesagt, Sie sind aber ein sehr aufmerksamer Fluggast. Ich habe meine Schulter verletzt, hat sie gesagt, vor einigen Wochen schon, das heilt nichts und ich kann sie kaum verwenden. Und ich sage, wissen Sie, es gibt einen Jesus, der Sie so sehr liebt und Ihre Schulter jetzt gesund machen will. Darf ich für Sie ein Gebet sprechen? Diese Stewardess, da waren alle anderen Fluggäste herum, andere Flugbegleiter, die kniete sich am Boden neben meinen Sitz nieder. Ich legte ihr die Hände auf und sie war augenblicklich geheilt. Komplett geheilt. Sie begann an, ihre Schulter zu testen. Sie konnte nicht glauben, was da geschah. Dann kam sie zurück, ging wieder weg, dann kam sie zurück und dann sagte sie, können Sie auch die Zukunft voraussagen? Und plötzlich dachte mir, natürlich können wir das. Das ist, was wir die Gabe der Prophetie nennen und Wort der Erkenntnis. Und ich sagte, na, schauen wir mal, was Gott zu sagen hat. Und Gott gab mir da ein prophetisches Wort für die Dame, die begann zu heulen dort mitten. Sie war nicht Deutsche, sondern sie war Thailänderin. Begann da zu heulen, berührt vom Heiligen Geist. Freunde, jetzt werde ich euch etwas sagen. Zu unserer Herrlichkeit ist der neue Bund. Wir sind dazu bestimmt, in dieser Herrlichkeit zu wandeln, Tag für Tag, Schritt für Schritt, wo immer wir auch hingehen. Und stell dir vor, wenn wir wirklich in der Herrlichkeit des neuen Bundes zu wandeln beginnen, wir als Leib Christi, wir als Gemeinde, wir werden so attraktiv werden für die Welt, dass die Welt uns nachlaufen wird und sagen wird, ich will das, was du hast. Wo kann ich das herkriegen? und wir können sie dann auch zu Christus führen und diese Herrlichkeit ihnen zugutekommen lassen. Jetzt, was ist der neue Bund, was ist der alte Bund, worum geht's? Der alte Bund basiert auf das Halten der Gesetze. Der neue Bund basiert nicht auf irgendetwas, was du getan hast oder du kannst, sondern basiert nur auf das vollbrachte Werk Jesu Christi. Mit anderen Worten, der neue Bund hat gar nichts mit dir zu tun. Der hat nur mit ihm zu tun. Und das ist das Schwierige für uns Christen zu verstehen. Wisst ihr warum? Weil wir sind so erzogen worden zu einem Leistungschristentum. Wir sind so dazu erzogen worden, dass, okay Gott, ein bisschen helfe ich dir mit, was zu tun. Es ist für uns so schwer, aus dem Glauben allein zu leben. Das ist für uns Christen so schwer, zu ruhen im vollbrachten Werk des Kreuzes. Das ist so schwer. Wisst ihr, es gibt, ich denke, zwei Gründe, warum es so schwer ist. Erstens, wir sind ja schon von Kind auf erzogen worden, dass wir etwas tun müssen, um unser Leben gut zu meistern. Ich werde dir etwas sagen. Du musst nicht etwas tun, um dein Leben gut zu meistern. Du musst das Richtige glauben, um dein Leben gut zu meistern. Denn wenn du das Richtige glaubst, wird aus dem Glauben auch die richtige Handlung folgen. Denn die Handlungen folgen dem Glauben, sonst sind es tote Werke, wie die Bibel sagt. Aber wir sind nicht zu toten Werken berufen, sondern zu lebendigen Werken sind wir berufen. Der zweite Grund, warum uns das Christen so schwer fällt, ist folgender. Ich habe vorige Woche in Brasilien gepredigt, wir müssen der Welt gekreuzigt sein, wie Paulus sagt. Wir müssen dem Gesetz abgestorben sein. Die Bibel sagt, Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Wir müssen dem Gesetz gestorben sein. Paulus sagt in Galater 2, Vers 19, ich bin dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Du kannst nicht für Gott wahrhaftig leben, wenn du immer noch versuchst, durch das Gesetz vor Gott etwas zu erlangen. Durch keinen Teil des Gesetzes. Und dann haben wir einen dritten Feind. Und ich habe zu den Leuten in Brasilien gesagt, was denkt ihr, wer wohl unser größter Feind ist? Und alle haben gesagt, der Teufel. Und ich habe gesagt, nein, der Teufel ist bereits am Kreuz besiegt worden. Mein größter Feind ist ein Junge mit 1,67, der Reinhard heißt. Das ist mein größter Feind. Derjenige, der muss, wie die Bibel sagt, es ist nicht mehr ich, der lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und was ist es, wenn wir wirklich im neuen Bund leben? Wenn wir in einer Vermischung leben, in alten und neuen Bund, dann geht es folgendes. Schau, was ich geleistet habe hier. Ich habe 4 Waisenhäuser gebaut in 4 Jahren. Schau mal, wie viele Kinder. Aber wenn wir im neuen Bund erleben, dann kannst du nur sagen, wenn du mich fragst, wie das gegangen ist, keine Ahnung, wie der Herr das gemacht hat. Ich bin selbst überwältigt. Ich bin selbst überwältigt. Wenn ich schaue, da ist dieser 1,67, das wäre ja furchtbar. Gott sei Dank nur 1,67. Wenn ich auf mich schaue, da ist dieser 1,67 Meter kleine Österreicher, der sich mit 12 Jahren versucht hat, bereits 3-mal das Leben zu nehmen, weil alles so kaputt ist. Und irgendwie hat Gott den genommen und er kann durch ihn was tun. Es gibt nichts zu rühmen. Wenn wir im neuen Bund, wahrhaftig im neuen Bund leben, da gibt es nichts mehr zu rühmen. Nichts mehr. Weil alles hängt vom vollbrachten Werk des Kreuzes Jesus Christi ab. Und das fällt uns so schwer, weil wir wollen am Ende des Tages ein bisschen über uns reden und was wir alles geschafft haben. Wenn wir ehrlich sind, schon, gell? Schon. Der Ralf nickt. Die anderen sind nicht ehrlich. Ich bin so frei hier, ich kann sagen, was mir am Herzen ist. Aber wisst ihr, und das ist das Gewaltige und Herrliche, dass es kein Rühmen mehr gibt, wenn wir ganz im neuen Bund leben. Denn plötzlich leben wir vom vollbrachten Werk des Kreuzes. Denn selbst den Glauben, den wir aufbringen, um im neuen Bund zu leben, der wurde uns auch vom Herrn gegeben. Jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie der neue Bund gewaltig ist. Ich kann mich erinnern, ich war in einer kleinen Gemeinde in Amerika, das war vor vielen, vielen, vielen Jahren, da, als ich noch in Amerika lebte. Da gab es eine Gemeinde in einem Dorf, Der Pastor ist 70 Jahre alt, das Dorf hat, ich weiß nicht, vielleicht 50 Leute, die Gemeinde hat 40 Leute in etwa. Und er ist ein langjähriger Freund von mir. Und er sagte, Rainer, kannst nicht einmal bei uns predigen in dem kleinen Gemeinde? Du bist ein guter Freund von mir und ich mache dir ein dreitägiges Seminar über den Neuen Bund. Und da wir alle gute Freunde sind, wirklich enge, enge Freunde, da kann ich, wir sind so unter der Familie. Und da sagte ich, begann ich mit dieser Frage. Ich habe gesagt, wer von euch glaubt, dass wir heute noch als Christen nach den 10 Geboten leben müssen? Natürlich gingen alle Hände auf. Daraufhin sagte ich, lebe aber nicht nach den 10 Geboten. Daraufhin war ein Schock in der Gemeinde. Ein Mann, der war eben eine kleine Gruppe nur, ein Mann, der saß neben der Debbie, guter Freund von mir, der rief dann heraus und sagt, Reinhard, aber wir müssen nach den 10 Geboten leben. Ich sage, ich tue es aber nicht. Daraufhin sagte er zu mir, aber das müssen wir. Daraufhin sagte, ich sagte seinen Namen, ich sage, mein lieber Freund, was ist denn das 4. Gebot? Sagte er, nahm die Bibel, wollte schnell blättern, ich habe gesagt, Schwindeln gibt's nicht, Schummeln gibt's hier nicht. Was ist das 4. Gebot? Weiß ich nicht auswendig. Ich sagte, wie kannst du nach einem Gebot leben, wenn du es gar nicht kennst? Wie? Ich sagte zu ihm, das 4. Gebot ist, du sollst den Sabbat halten. An dem Tag war Samstag. Ich habe gesagt, hast du dir heute schon ein Frühstück gekocht? Ja. Gehst du am Samstag oft einkaufen? Ja, er war ein totaler Shopaholic, dieser Freund von mir. Ja. Hast du am Samstag das gemacht, dieses, jenes, den Garten? Ja. Ich habe gesagt, du brichst ständig das 4. Gebot. Aber er wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Daraufhin plötzlich hat er mich ignoriert und wandte sich an meine liebe Frau Debbie, die neben ihm saß. Und sagte zu ihr, Debbie, lebt Reinhard auch nicht nach dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Ich dachte mir, wohin geht das denn jetzt? Das ist aus meiner Hand geglitten. Und meine Debbie, die ihr sie kennt, sie ist ja einzigartig. Ihr Lacher, die liebe Dina hat gesagt, dieser Lacher müsste man einen Rington draus machen, so einen Klingelton. Die Debbie schaut ihn einfach rein und sagte, nein, stille was. Ich dachte mir, um Himmels Willen. Meine Frau sagt der ganzen Gemeinde, dass ich nicht nach dem Gebot lebe, du sollst nicht Ehe brechen, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Die denken sich alle, ich lebe im Ehebruch und die Debbie macht das nichts. Ich bin da gestanden hinter der Kanzel, plötzlich ging es mir ganz heiß und kalt durch und ich wusste nicht mehr, was ich jetzt tun sollte und Debbie sagte auch nichts. Es war Stille, vielleicht 20, 30 Sekunden, die haben sich für mich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Und plötzlich brach Debbie diese Stille und sagte, er liebt mich einfach. Und ich sagte, schlagen wir mal die Bibel zu Römer Kapitel 13, Vers 8 auf. Römer 13, Vers 8 sagt, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Im Neuen Bund leben wir nicht nach Geboten, um versuchen, vor Gott klarzukommen durch die Gebote, sondern im Neuen Bund, natürlich sage ich nicht, dass wir gesetzlos leben. Die Bibel warnt davor. Natürlich sagen wir nicht, dass wir tun können, was es will, was wir wollen. Wir sind ja im Neuen Bund. Schau her. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr sich untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wenn wir nach der Liebe leben, in der Liebe wandeln, brauchst du keine Gebote mehr. Niemand braucht dir sagen, du sollst nicht Ehe brechen, wenn du in der Liebe wandelst. Niemand braucht dir sagen, stiehl nichts von deinem Nachbar, wenn du in der Liebe wandelst. Und Paulus beschreibt das ebenso. Der neue Bund ist eben so radikal und so anders. Wir versuchen ständig von Gott nach wie vor etwas zu bekommen, weil wir ihm etwas geben. Unsere guten Werke, unsere 10%, vielleicht unsere 15%, vielleicht unsere 20%, was auch immer, unsere Zeit, unsere Gebete. Hör zu, ich sage dir etwas jetzt ganz Radikales, das aber so lebensverändert ist. Im alten Bund hat das so funktioniert. Ich bete, Gott reagiert auf mein Gebet. 2. Chroniker 7, Vers 14 zum Beispiel. Und jetzt hoffe ich, dass ich niemand damit beleidige. Ich selbst habe diesen Bibelvers oft verwendet, um die Gemeinde zum Beten zu motivieren. Oft, sage ich zu meiner Beschämung. Habe ich selbst oft getan, bevor ich den neuen Bund erkannt habe. Dieser Bibelvers hat nichts verloren im Leben eines Christen im neuen Bundes. 2. Chroniker 7, Vers 14 sagt Folgendes. Wenn mein Volk, welches bei meinem Namen genannt wurde, sich demütigt und von seinen bösen Wegen umkehrt und betet, so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Warum hat dieser Vers nichts zu tun im Leben eines Christen im neuen Bundes? Ganz einfach. Dieser Vers wurde nie zur Gemeinde geschrieben. Er wurde geschrieben für das Volk Israel, das im alten Bund lebte. Wie war der alte Bund aufgebaut? Du haltest meine Gebote, ich segne dich und dein Land. Du brichst meine Gebote, du und dein Land seid verflucht. Das war der alte Bund. Wenn sie so nicht gehandelt haben nach den allen 613 Gesetzen, was geschah? Sie erlebten den Fluch des alten Bundes. Wie konnten sie den Segen Gottes wieder zurückerleben? Indem sie umgekehrt sind, indem sie sich von ihren bösen Abwegen abgewandt haben, indem sie zu Gott gebetet haben, wie er es ihnen selbst befohlen hat, dann hat Gott vom Himmel her reagiert und gehört. So ist der alte Bund gelaufen. Im neuen Bund kannst du den Segen Gottes dir so nicht erlangen. Der Segen Gottes im neuen Bund, der kann nur durch den nehmenden Glauben ans vollbrachte Werk des Kreuzes erleben werden. Und das ist so hart für uns zu nehmen und zu glauben, weil es zu einfach ist und einfach uns auch zu radikal scheint. Weil wir wollen ja etwas dazu tun, um Gott zu helfen, uns zu segnen. Hört zu. Ich verbringe die ersten 21 Tage im Jahr immer nur mit Wasser. Das mache ich einfach so. Das mag ich gern. Ich faste seit fast 40 Jahren. Jedes Jahr, 20, 30, 40, 50 Tage. Das mache ich sehr gern. Dieses letzte Fasten, jetzt im Jänner, das war das schwierigste Fasten, das ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich bin nicht dick, aber ich habe so viel abgenommen. Ich habe 15 Kilo abgenommen, obwohl ich gar nicht dick war. Ich war an einem Punkt, wo ich so körperlich am Ende war, dass ich dachte, es geht kein Tag mehr. Ich war nicht einmal noch heftig mein Fasten durch. Ich kann mich erinnern, ich konnte pro Nacht eineinhalb Stunden schlafen. Und ich war in meinem Räumchen, wo ich mit dem Herrn Zeit verbringe, und ich war körperlich so am Ende. Bevor ich den neuen Bund erkannt habe, hätte ich Folgendes gemacht. Ich hätte zu Gott gebetet, zu Gott gefleht, mich zu stärken. Das habe ich kein einziges Mal gemacht. Niemals. Ich habe im nehmenden Glauben, ich bin in meinem Raum gesessen, ich habe Folgendes gemacht. Herr, danke, danke, die auf den Herrn vertrauen, die erneuern ihre Kraft. Die fahren auf wie Adler mit Flügeln, die laufen und werden nicht müde, die gehen und werden nicht matt. Herr, ich danke dir, dass ich stark bin im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Vater, ich danke dir, dass ich in Christus gesegnet bin. Wisst ihr, was geschehen ist? Nach kürzester Zeit ist eine Kraft durch meinen Körper geschossen und geflogen. Ich bin laufen gegangen, ohne Nahrung für lange Zeit gehabt zu haben. Ich hatte Energie, ich war körperlich stark. Dass die Debbie sagte, was ist jetzt los mit dem? Der nehmende Glaube ist der, der im neuen Bund dir alles gibt, was Jesus am Kreuz dafür bezahlt hat. Und das ist einer der Schlüssel, den wir lernen müssen. Denn im neuen Bund hängt es nicht davon ab, was du Gott gibst. Jetzt gehen wir zurück zum Gebet. Im alten Bund, wir beten, Gott reagiert auf unser Gebet. Aber jedes Gebet im neuen Bund läuft ganz anders ab. Jedes Gebet, das ich vor Gott bringe, ist nicht darauf, Gott zu warten, zu antworten, sondern mein Gebet ist eine Antwort auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Mit anderen Worten, wenn ich zu Gott komme, dann schaue ich nicht davor, dass Gott mein Gebet noch beantwortet. Dann schaue ich zurück aufs Kreuz und sage, vor 2000 Jahren sagtest du, es ist vollbracht. Daher kommt meine Antwort im Gebet. Herr, du reagierst jetzt nicht auf mein Gebet, sondern mein Gebet ist eine Reaktion auf das, was du vor 2000 Jahren getan hast. Wenn ein Christ das versteht, würde nie mehr ein Christ beten, nie, ich bin so überzeugt davon, nie mehr würde ein Christ für Versorgung beten. Wisst ihr, warum nicht? Weil Versorgung gehört mir in Christus. 2. Petrus 1 sagt Folgendes, Vers 3. Er hat uns durch seine göttliche Kraft alles gegeben, was wir zur Gottseligkeit und zum Leben brauchen. Jetzt stell dir mal vor, der Vers ist so klipp und klar, schau, alles, nicht vieles, alles, was du zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat, nicht wird, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Hat sie geschenkt. Warum bitten wir Gott noch um so viele Dinge, wenn er sie uns bereits geschenkt hat? Weil wir den neuen und den alten Bund ständig vermischen. Denn im alten Bund, ich bitte, er reagiert. Aber im neuen Bund nehme ich, was bereits mir gehört. Zum Beispiel, wenn Krankheit meinen Körper angreift, bitte ich nie Gott, mich zu heilen. Niemals. Ich selbst mit meinen inneren Augen des Herzens sehe mich niemals krank. Ich sehe mich geheilt in Christus, der die Krankheit als Eindringling zurückweist. Die meisten Christen sehen sich krank, die warten, dass Gott sie heilt. Greift Krankheit meinen Körper an? Natürlich. Ich war zu Hause im Flug nach Bangkok und plötzlich hatte ich eine Schleimbeutelentzündung, eine Sehnenscheidenentzündung aus nichts her. Schmerzen, dass ich mich kaum denken konnte. Rasend. Natürlich greift Krankheit meinen Körper an. Aber in dem Augenblick sehe ich mich nicht als jemand, der krank ist und der Christus braucht, dass er ihn heilt. Sondern ich sehe mich, in Christus bin ich heil. In Christus bin ich heil. In Christus bin ich heil. Und diese Krankheit ist ein Eindringling, der nicht Teil meiner neuen Natur ist. Und das ist für uns sehr schwer zu ergreifen. Ich habe 20 Jahre mit 3 kaputten Wirbeln gelebt. 20 Jahre. Weil ich mich verletzt habe mit 16 Jahren. Ich hatte einen Unfall mit 16 Jahren und ich hatte mich verletzt. Operation wollte ich nicht, weil damals vor 40 Jahren war Rückenoperation nicht so ohne. Und ich kann mich erinnern, ich habe alle meine Freunde um Heilungsgebet gebeten. Inklusive einen Brief geschrieben nach Tulsa zu Kenneth Hagin. Betet doch für mich. Ich bin ein Missionar und Prediger. Ich 20 Jahre. Ich bin aufgewacht jede Nacht nach etwa 2-3 Stunden Schlaf mit Schmerzen in meinem Kreuz. Und plötzlich, als ich den neuen Bund erkannt habe, ich kann mich erinnern, ich legte mich am Abend nieder meditierend. Ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Durch den neuen Bund bin ich in Christus. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich bin in Christus. Christus hat meinen kaputten Rücken getragen. Ich bin in Christus. Ich bin neu. Ich bin geheilt. Und ich schlief ein, meditierend mit diesem Gedanken. Und ich wachte geheilt auf. Kannst meine Frau fragen. Nie wieder hatte ich mein Problem mit meinem Rücken. Ich wachte geheilt auf. Aber das Schwierige in unserem Leben ist, dass wir oft Dinge nicht verstehen und einordnen können, weil wir diesen alten und neuen Bund vermischen. Im neuen Bund ist alles vollbracht, was uns bereits gehört. Und jetzt möchte ich euch zeigen, die Zeit läuft mir davon, was den neuen Bund so mächtig macht, so gewaltig macht, so unantastbar macht. Warum war der alte Bund so schlecht? Die Bibel sagt ganz und klar, wenn der alte Bund ja gut gewesen wäre, hätte Gott ihn nicht weggetan. Aber er war nicht gut, darum musste Gott ihn hinwegtun. Was war das Problem am alten Bund? Das Problem war nicht Gott. Das Problem war ja in Wirklichkeit auch nicht der Bund. Das Problem war der Mensch. Der Mensch konnte die Gesetze nicht halten. Als Gott den alten Bund, den Volk Israel anbat, was war das erste Gebot? Du sollst dir keine anderen Götter machen. Der Mose war nicht einmal noch unten angekommen vom Berg mit dem ersten Gebot, haben sie das erste Gebot schon gebrochen. Sie hatten schon ein goldenes Kalb. Sie hatten ein goldenes Kalb, sie hatten einen anderen Gott angebetet, bevor sie noch das Gebot in der Hand hatten. Das Problem war nicht Gott und das Problem war nicht auch das Gebot. Die Bibel sagt, die Gebote sind heilig. Das Problem war der Mensch. Der Mensch konnte die Gebote Gottes nicht halten. Wie löste Gott dieses Problem? Wenn Gott jetzt einen neuen Bund geschaffen hätte, der wiederum von dir und von mir abhängt, hätten wir das gleiche Problem. Vielleicht ein bisschen beschönert, vielleicht ein bisschen besser gemacht, aber Gott hat nicht den alten Bund aufgemöbelt und verneuert. Gott hat den alten Bund beseitigt und einen neuen Bund geschaffen und er hat das Problem gelöst, indem er einen Bund gemacht hat, der nicht mehr von dir abhängig ist. Und das ist das Erstaunliche. Der neue Bund ist nicht mehr vom Reinhard seiner Leistung abhängig. Der ist von meinem Glauben abhängig. Wer ist unser Vater des Glaubens? Abraham. Abraham ist unser Vater des Glaubens. In 1. Mose 15, schlagen wir 1. Mose 15 bitte auf. Da kommt in Vers 1 Gott zu Abraham. Da macht er diesen Bund mit Abraham. Dieser Bund ist nicht der neue Bund, sondern dieser Bund ist der Bund mit Abraham. Aber in diesem Bund sehen wir, er ist ein Schattenbild des neuen Bundes. Er ist ein Hinweis auf den neuen Bund, den Gott mit uns gemacht hat. Das war ein Blutsbund. Das war der erste Blutsbund, der in der Bibel als Bund erwähnt wurde. Vers 6 sagte, und Abraham glaubte Gott, und Gott schloss einen Bund mit Abraham. Was ist in diesem Bund geschehen? Etwas ganz, ganz Wesentliches. Das Volk Israel oder die jüdische Kultur, müssen wir besser sagen, die jüdische Kultur, die kannte ja Blutsbünde. Es gibt heute noch in Afrika Stämme, die machen heute noch Blutsbünde miteinander. Ein jüdischer Mann, eine hebräische Kultur damals, der wusste, wie ein Blutsbund ablief. Der Blutsbund war so, du nahmst Tiere, die Tiere wurden in der Mitte auseinandergeschnitten. Dann wurde rechts und links je eine Hälfte dieses Tierkörpers hingelegt. Und dann müssten beide durch diese geteilte Tierkörper hindurchgehen und einen Schwur sagen. Schau mal, wie klar das in 1. Mose 15 beschrieben ist. Gott kam zu Abraham, und als Gott zu Abraham kam, sagte er ihm Folgendes. Er sagte ihm im Vers, lass mich mal kurz hier reinschauen. Er sagte ihm im Vers 17, Vers 18 lesen wir, was hier geschah. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und Finsternis eingetreten war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diese Stücke hindurchfuhr. An jenem Abend schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Hier sehen wir etwas ganz Interessantes. Gott kommt zu Abraham und Gott sagt zu Abraham Folgendes. Abraham, bring mir diese Tiere. Abraham bringt die Tiere. Die Bibel gibt uns keinen Hinweis, dass Gott dem Abraham gesagt hat, was er mit den Tieren machen soll. Nichts. Er sagt nur, bring mir die Tiere. Die Bibel sagt, Abraham zerschnitt sie in zwei Teile, legte sie gegenüber. Warum tat Abraham das? Wie konnte er das tun, wenn Gott ihm keine Anweisung gab? Weil ein Blutsbund in der hebräischen Kultur verstanden wurde. Er war immer so. Die Tiere wurden zerschnitten, sie wurden gegenüber hingelegt und dann mussten beide Partner des Bundes mussten durch diese Tierstücke hindurchgehen und sie mussten etwas sagen, das in dieser Art klang. Möge an mir geschehen, so hier sind die zerschnittenen Tierteile, rechts und links. Der Erste, der den Bund anbietet, muss zuerst hindurchgehen. Und der sagt Folgendes. Möge an mir geschehen, was an diesen Tieren geschah, wenn ich je diesen Bund breche. Das heißt, er legt einen Schwur ab. Der Schwur war Folgendes. Wenn ich diesen Bund breche, muss ich getötet werden. Ein Blutsbund im Volk, in der jüdischen Kultur, in der hebräischen Kultur war so stark, dass wenn ich zum Beispiel nicht mit meinem Leben dich schütze, wenn ich mit dir diesen Blutbund eingegangen wäre, dann hätte meine eigene Familie mich getötet. Denn ich habe einen Schwur abgelegt, dass ich mit meinem eigenen Leben garantiere, diesen Bund werde ich nicht brechen. Nachdem der eine durchgegangen ist, musste der zweite Teil, der zweite Partner dieses Bundes durchgehen. Möge an mir geschehen, was an diesen Tieren geschehen ist, wenn ich je diesen Bund brach. Und diesen Bund schloss Gott mit Abraham im 1. Mose 15. Nur haben wir ein Problem. Was ist das Problem? Gott initiierte den Bund. Gott kam zu Abraham. Gott sagte ihm, bring die Tiere. Abraham tat das. Aber dann sagt die Bibel, Abraham fiel in einem tiefen Schlaf. Während Abraham in einen tiefen Schlaf ging, in einem tiefen Schlaf fiel, geschah Folgendes. Schau Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und die Finsternis eingetreten war, siehe ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Wie konnte Gott einen Bund mit Abraham schaffen, wenn Abraham nie durch die Stücke hindurchging? Das geht ja gar nicht. Beide müssen durch diese zerteilten Stücke hindurchgehen und diesen Schwur ablegen. Aber Abraham war in einem tiefen Schlaf. Wie konnte das sein? Aus einem simplen Grund. Dieser Bund ist ein Bild des neuen Bundes. Als Gott den neuen Bund mit uns gemacht hast, warst du in einem geistlichen Schlaf. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 1 folgendes. Wir, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen. Als Gott den Bund mit dir gemacht hast, hast du gar nichts gemacht. Als Jesus am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht, hast du gar nichts gemacht. Gar nichts hast du gemacht. Gott hat einen neuen Bund geschaffen, ohne dich zu involvieren. Du warst von Gott abgewendet. Römer 5 sagt das so klar. Während wir seine Feinde waren, hat er Christus für uns sterben lassen. Wir waren nicht involviert im neuen Bund. Was ist das jetzt symbolisch? Was bedeutet das? Dass ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel durch den Bund geht, durch diese Tiere geht. Das erste war natürlich folgendes. Immer der, der den Bund initiiert, ist zuerst durchgegangen. Gott hat den Bund mit Abraham initiiert. Der Feuerofen steht für Gott. Aber wer steht für die Fackel? Jesus kam und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wenn du schaust im Original Griechischen, wenn Jesus sagt im Johannes 8, ich bin das Licht der Welt, eine der Bedeutungen für dieses Wort ist eine brennende Fackel. Durch die Teile der Tiere ging Gott der Vater und Jesus Christus, der die Fackel, das Licht der Welt ist. Gott schloss diesen ewigen Bund mit Jesus Christus. Ja, aber wie kann das ein neuer Bund sein, den Gott mit mir gemacht hat, wenn der Bund jetzt zwischen Gott und Jesus Christus ist? Und das ist das Geheimnis, das vor Grundlegung der Welt bereits beschlossen wurde und erst geoffenbart wurde zur vorbestimmten Zeit durch Jesus Christus. Und das ist genau das, was den Bund so garantiert macht. Die Bibel sagt, Jesus ist die Garantie des neuen Bundes. Die Garantie bist nicht du, die Garantie ist nicht dein Gehorsam, die Garantie ist nicht die Stunden, die du betest, die Garantie ist nicht deine treue Gemeindezugehörigkeit. All diese Dinge sind wichtig. Ich liebe es zu beten. Ich liebe es, die halbe Nacht auf meinen Knien zu sein. Ich liebe es, meine Bibel zu lesen. Ich liebe es, dem Herrn zu geben, was ich habe. Aber nichts von diesen Dingen kann Gott dazu bewegen, mich zu segnen. Denn der Segen Gottes gehört mir, weil ich in Christus bin. Und das ist die Gewalt des neuen Bundes. Der Vater macht den Bund mit Jesus und sagt dir, Reinhard, ich will von dir nur eins, Glauben. Glauben. Aus Glauben sind wir errettet, nicht aus Werken, damit sich niemand selbst rühme. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir in Christus. Jetzt macht Gott, der Feuerofen geht durch die zwei Teile, die Fackel Jesus Christus geht durch die zwei Teile. Gott schloss den Bund mit Jesus Christus, mit seinem Sohn. Beide sind ewig treu. Keiner von den beiden wird den Bund je brechen. Dieser Bund gehört nicht mehr, er hängt nicht mehr ab von meiner Leistung. Er hängt nur mehr davon ab, dass Jesus und der Vater einander treu sind. Und dann sagt Gott Folgendes. Reinhard, möchtest du in Christus hineinkommen? Möchtest du in Christus hineinkommen? Wenn du glaubst, bist du in Christus. Mach dir mal diese einfache Hausaufgabe. Nimm dir die Briefe des Neuen Testament. Ich habe das gemacht vor 25 Jahren. Nimm dir eine neue Bibel, wo du noch nichts gelesen hast. Nimm einen Farbstift und male dir jedes Mal mit Farbe an. Wenn die Bibel sagt, in ihm, in Christus, in ihm, in Christus, du wirst erstaunt sein, was du alles findest. Was bedeutet das? Der Bund ist zwischen Vater und Christus. Und durch den Glauben an diesen neuen Bund komme ich jetzt in Christus hinein und bin dadurch Teil dieses ewigen neuen Bundes, den ich im Glauben annehmen darf und nichts mehr dafür leisten muss. Wer das versteht, wird Folgendes erleben. Paulus hat gesagt, die Gnade Gottes war nicht umsonst in mir, 1. Korinther 15. Die Gnade Gottes war nicht umsonst in mir. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Aber nicht ich war's. Die Gnade Gottes war's in mir. Vor 25 Jahren haben mir viele meiner christlichen Freunde und Pastoren Folgendes gesagt. Vor 25 Jahren, ich bin jetzt 58 dieses Jahr. Die haben zu mir gesagt, Reinhard, wenn du so weiterlebst, wie du jetzt lebst, hast du mit 40 ein Burnout. Ich bin 58, ich habe die Energie eines 21-Jährigen. Ich bin 58, ich arbeite härter wie die meisten jungen Leute. Es gibt keine Müdigkeitserscheinung, es gibt keinen Burnout, es gibt keine Depression, es gibt keinen Frust. Warum? Leute fragen mich immer, Reinhard, wo liegt das Geheimnis deiner unendlichen Energie? Ich sag dir, wo es liegt. Im Glauben des neuen Bundes. Wie viel habe ich mich abgerackert am Anfang meines Dienstes und hätte ich mich tatsächlich fast kaputt gerackert, bis ich plötzlich verstanden habe, es gibt einen Bund zwischen Vater und Christus. Und wenn ich das wirklich vom Herzen glaube, dann gibt Gott mich in Christus hinein und plötzlich bin es nicht mehr ich, Christus in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich gegeben hat. Das ist der neue Bund. Ich brauche nicht aus meiner Weisheit leben, ich kann aus der Weisheit Christus leben. Ich brauche nicht aus meiner Kraft leben, ich kann aus der Kraft Christi leben. Ich brauche nicht jedes Problem zu lösen können, denn er ist die Lösung aller Probleme. Ich brauche nicht der starke Reinhard zu sein, denn er ist meine Kraft. Und wenn wir wirklich im Herzen ergreifen können, was es bedeutet, dass weil wir jetzt in Christus sind, sind wir Teil dieses ewigen Bundes. Es ist wirklich vollbracht. Es ist wirklich vollbracht. Und das sagt Paulus, strenget euch an, um in die Ruhe einzugehen. Es ist eine Anstrengung, in die Ruhe einzugehen. Die Ruhe ist ein Bild vom neuen Bund. Warum ist das eine Anstrengung? Weil wir unser Leben lang uns abgemüht haben und in der Mischung alten Bund, neuen Bund gelebt haben. Und jetzt in die Mühe einzugehen und unser Herz davon zu überzeugen, dass der neue Bund tatsächlich eine Realität ist, dass ich tatsächlich in Christus bin. Er tat es zu meiner Herrlichkeit und das darf ich annehmen. Und diese Mühe, in den neuen, in die Ruhe einzugehen, das ist so mühevoll für uns werksorientierten Christen. Aber wenn wir einmal uns die Mühe genommen haben und das Wort Gottes angenommen haben und meditieren und daran glauben und es zu bekennen, es annehmen und in die Ruhe eingegangen sind, weißt du, was geschieht? Dann lebst du ein stressfreies Christenleben. Haben wir Probleme? Nein, wir haben Gelegenheiten, für Gott seinen neuen Bund zu beweisen. Haben wir Anfechtungen? Natürlich. Haben wir Widerstände? Natürlich. Bekommen wir schlechte Nachrichten? Natürlich. Natürlich. Aber in all diesen Dingen gibt es nichts, was uns einen Druck macht, der uns das Leben schwierig macht. Wisst ihr warum? Weil ich bin in Christus. Der Bund hängt nicht mehr davon ab, wie gut ich bin. Ich kann mich erinnern, vor etwa, ich weiß nicht, 25, 30 Jahren vielleicht, da habe ich so sehr gebetet, jedes Mal, wenn ich predigen musste, habe ich gebetet, ich war auf den Knien, wer weiß wie lange, und habe folgendes Gebet gebetet. Herr, hilf mir, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir, ich muss heute dreimal predigen, Herr, hilf mir. Ich war gestresst, ich war wirklich gestresst. Und plötzlich sagte der Herr zu mir, Reinhard, das ist ein dummes Gebet. Und ich war schockiert, ich dachte mir, das kann nicht die Stimme Gottes sein, das muss der Teufel sein, der mich vom Beten abhalten will. Aber ich wusste, es war Gott. Und ich sagte, Gott, warum ist das ein dummes Gebet? Herr, hilf mir. Es ist demütig zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Aber der Herr sagt, das ist ja so stressvoll. Du plagst dich ab, du mühst dich ab und ich soll dir helfen dabei? Plötzlich dachte ich mir, das stimmt, ich rackere mich kaputt und will, dass der Herr mir dabei hilft. Dann habe ich gesagt, ja Herr, wie bete ich dann? Und der Herr sagt, bete einfach, Herr, hier bin ich, verwende mich. Herr, hier bin ich, nimm mich. Herr, hier bin ich, rede durch mich. Und plötzlich habe ich erkannt, Christus in mir und ich in Christus. Es ist alles vollbracht, alles vollbracht. Meine Werke, die Gott für mich hat bestimmt, die hat er vor Grundlegung der Welt alle für mich vorbereitet. Ich brauchte nur hineinzuschlüpfen und durch und ihn durch mich wirken lassen und tun lassen. Ich bin überzeugt, ich habe euch heute überfordert, viel für euch wahrscheinlich, weil ihr sagt, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht so einfach sein, jetzt ist der Reinhard doch verrückt, wir haben ihm dieses Kanzelangebot und was hat er jetzt da alles gesagt und gemacht? Freunde, ich bete, ich bete, ich bete, dass der Heilige Geist euch die Augen öffnet, die Erkenntnis gibt, dass wenn er gesagt hat, es ist vollbracht, dann hat er das gemeint. Er hat so einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir im Sieg leben können. Da gibt's Dinge, die verstehen wir nicht. Lass sie einfach. Wisst ihr, was ich mich entschieden habe? Ich werde nichts in der Bibel, das ich nicht durch die Brillen des Neuen Bundes verstehe, versuchen zu erklären. Da gibt's Dinge im Leben, die Leute wollen unbedingt eine Antwort von mir. Ich sage zu ihnen, weiß ich nicht. Habe ich keine Erklärung. Ich muss nicht alles wissen. Aber eins weiß ich, der Neue Bund zwischen Vater und Christus, der steht fest. Und ich bin in Christus. Und aufgrund dessen, weil ich in Christus bin, bin ich Teil dieses ewigen Bundes. Der kann nicht mehr gebrochen werden. Vater ist treu, Christus ist treu, die zwei haben den Bund miteinander gemacht, mich hat er in Christus hineingegeben und jetzt bin ich Teil des Bundes. So einfach? Ja. Letzten Bibelvers. Hebräer Kapitel 1, Vers 2. Hebräer Kapitel 1, Vers 2. Er spricht von Jesus Christus. Er hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er die Welt auch gemacht hat. Ich habe zwei simple Fragen an euch, meine lieben Geschwister. Die erste Frage ist, hat er Christus bereits zum Erben eingesetzt oder wird er ihn einsetzen? Hat. Sehr gut. Das ist die erste Frage. Zweite Frage. Über wie viel hat er Christus bereits zum Erben eingesetzt? Sind wir uns da einig? Christus ist bereits Erbe über alles. Er ist souverän. Er ist der Herr der Herren. Stimmt ihr mit mir überein? Dann schlagt ihn bitte mal Römer Kapitel 8, Vers 17 auf. Er hat ihn bereits zum Erben gemacht über alles. Da sind wir uns einig. Schau mal Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben mit wem? Mit Christus. Hat der Christus bereits zum Erben gemacht oder wird er ihn machen? Hat. Über vieles oder über alles? Bist du Miterbe mit Christus? Ja oder nein? Wenn du Miterbe mit Christus bist, dann bist du heute Erbe über alles. Aber Reinhard, ich sehe das nicht, ich sehe dieses nicht, ich erlebe das nicht, ich warte 10 Jahre auf meine Heilung, ich warte auf dieses Wunder, ich warte auf die göttliche Versorgung, ich warte auf die offenen Türen. Wie wäre es damit, wenn du heute nach Hause gehst und sagst, Herr, ich will den neuen Bund ergreifen und verstehen. Herr, es schaut mir zu einfach und zu schön und zu radikal und zu verrückt aus, aber Heiliger Geist, wenn das die Wahrheit ist, dann will ich das erleben. Dann will ich das erleben. Hör zu, in 4 Jahren mit unseren Kinderheimen, wisst ihr, wie viel wir ausgegeben haben für die 4 Kinderheime? Wir haben keine Schulden, die ihr unseren Rundbrief bekommt, ihr seht, wir haben noch nie einmal um 1 Cent Spenden gegeben. Es gibt eine Kontonummer drauf. Wir haben noch nie gesagt, ob wir Geld brauchen oder nicht. Nicht einmal. Wir haben niemals gesagt, wir brauchen 50.000 Euro, bitte betet für uns dafür. Niemals, das stand nie in einem Rundbrief, das wird nie in einem Rundbrief stehen. Niemals. Und das Schockierendste für die Leute ist das, dass ich in den 4 Jahren Gott nicht ein einziges Mal um 1 Cent gebeten habe. Niemals. Und das schockiert die Leute so sehr. Wisst ihr warum? Wenn Christus bereits Erbe über alles ist, und wenn ich durch den neuen Bund in Christus bin, dann gehört alles, was Christus gehört, mir. Der Schlüssel ist der nehmende Glaube. Du brauchst Gott nicht davon zu überzeugen, dich zu segnen. Du musst dein Herz überzeugen, dass in Christus alles dir gehört. Du bist Miterbe. In diesen 4 Jahren haben wir in etwa 500.000 Euro ausgegeben für unsere Kinderheime. 500.000 Euro. Und jetzt sage ich euch, wie hoch mein Gehalt ist, mein monatlicher Gehalt. 0. Wir leben seit langer Zeit ohne Einkommen, meine Frau und ich. Wir haben aber alles, was wir brauchen. Warum? Christus ist Erbe über alles. Ich bin in Christus. Da ich in Christus bin, bin ich Miterbe mit Christus. Da ich Miterbe mit Christus bin, kann ich vom Himmel meine Erde einfordern durch den nehmenden Glauben. Herr, ich danke dir, dass ich Miterbe mit Christus bin. Herr, ich danke dir, dass die Versorgung bereits mir gehört. Herr, ich danke dir, dass du die Kinder so sehr liebst, dass du sie immer um dich kümmern wirst. Und genau so haben wir erlebt, wie die Kinder immer gutes Essen am Tisch haben. Du kannst die Christiane fragen. Unser Kinderhaus ist schön, nicht wahr? Ist schön, ist modern. Den Kindern geht's gut. Wisst ihr warum? Der neue Bund hängt nicht mehr vom Reinhard ab. Eins ist klar. Wenn ich im alten Bund oder in der Mischung des alten Bundes und des neuen Bundes leben würde, hätte ich mit 40 einen Herzanfall und einen Burnout gehabt. Das ist klar. Da gebe ich diesen Freunden 100% recht, die mir das gesagt haben. Aber da ich den neuen Bund erkannt habe, und dafür bin ich meinem Gott so dankbar, dafür liebe ich den Heiligen Geist so sehr. Und das lasse ich nie mehr in meinem Leben los. Denn in der Ruhe Christus zu leben, in der Fülle des neuen Bundes zu leben und ständig die Begrenzungen von sich zu weisen, weil es ist vollbracht. Und wisst ihr, was geschehen wird? Der Herr bereitet eine Gemeinde in Deutschland dafür zu, die ganz aus der Fülle des neuen Bundes lebt. Und diese Gemeinde, die wird die Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat, Deutschland zeigen. Und diese Gemeinde, die wird Deutschland zeigen, es ist noch nicht zu spät für Deutschland. Und es gibt noch eine Zukunft für unsere Nation. Und es gibt eine Hoffnung für unser Land. O Vater im Himmel, Vater im Himmel, wir danken dir. Herr, ich danke dir für diese Nation. Herr, ich danke dir für Deutschland. Herr, ich danke dir für diese Gemeinde in Liechtenstein. Herr, ich danke dir für Gerd und für Christina und für ihre Familie und für all die Leiter in dieser Gemeinde. Herr, ich danke dir für all die Opfer, die sie gebracht haben über die Jahre und für die Liebe und Hingabe, die sie dir und deinem Werk gezeigt haben. Herr, ich danke dir für, wie sie deinen Heiligen immer wieder die Füße gewaschen haben. Vater im Himmel, ich deklariere heute Abend als prophetische Deklaration, das ist eine Gemeinde, die im neuen Bund ganz leben wird. Das ist eine Gemeinde, die die Herrlichkeit Gottes hinaustragen wird, nicht nur in diese Stadt, sondern in die Nationen. Und der Herr möchte euch sagen als Gemeinde, ich habe euch nicht berufen, um in dieser kleinen Stadt Großes zu tun. Ich habe euch berufen, um den Nationen meine Herrlichkeit zu zeigen. Habe ich nicht in der Vergangenheit bereits Propheten in eure Mitte gesandt, die deklariert haben, dass ihr berufen seid zu den Nationen? Habe ich nicht in der Vergangenheit meine Propheten zu euch gesandt, die gesagt haben, die Bestimmung für diese Gemeinde ist nicht diese kleine Stadt, sondern die Bestimmung ist auch nicht nur Deutschland, sondern diese Bestimmung geht hinaus zu den anderen Nationen. Und der Herr möchte euch sagen, diese Meinung habe ich niemals geändert und ich werde niemals meine Meinung ändern, dass diese Gemeinde hier eine Berufung und eine Bestimmung hat für die Nationen. Und ihr werdet sehen, wie in den kommenden Monaten die Augen der Geschwister geöffnet werden. Ihr werdet sehen, wie ihr sehen werdet, wie die Engel bereits warten und in Lauerstellung sind, um mit euch zusammenzuarbeiten, um die Pläne Gottes zu erfüllen. Und ihr werdet sehen, wie in den nächsten Monaten wiederum die Verheißungen, die in eure Herzen gesät wurden, die in das Leben dieser Gemeinde gesät wurden, aber die durch die Enttäuschungen, durch die Schwierigkeiten, durch die Umstände und vor allem durch die Dinge, die ihr nicht verstanden habt. Diese Verheißungen, die sind getötet worden. Diese Verheißungen, die liegen brach. Diese Verheißungen, die liegen einfach da. Und viele von euch haben verwundete Herzen, weil ihr enttäuschte Herzen habt. Aber der Herr möchte euch sagen, lasst euer Herz nicht betrüben. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Denn ihr werdet sehen, wie diese Verheißungen heute nach wie vor Stand haben, nach wie vor Realität haben. Und nach wie vor stehe ich zu meinem Wort, das ich euch gegeben habe. Nicht nur werde ich Menschen von dieser Gemeinde in die Nationen senden, sondern ich werde die Nationen hier zu dieser Gemeinde senden. Ich werde Menschen von anderen Nationen hierher senden und Menschen von anderen Nationen werden zu dieser Gemeinde kommen und diese Menschen werden ergriffen werden von der Realität des neuen Bundes. Die werden ergriffen werden von der Herrlichkeit, die in dieser Gemeinde sichtbar wird. Die Herrlichkeit, von der ihr gesprochen habt in letzter Zeit, die Herrlichkeit, von der ihr träumt, die Herrlichkeit, nach der ihr euch sehnt, die Herrlichkeit, von der ihr immer wieder gesagt habt, Herr, wir erwarten deine Herrlichkeit. Und der Herr sagte, ja, diese Herrlichkeit wird sichtbar werden hier an diesem Ort. Und ich werde die Nationen zu euch schicken. Da werden Pastoren kommen von anderen Nationen, die werden nicht hierher kommen, um zu predigen. Die werden hierher kommen, weil sie meine Herrlichkeit sehen und schmecken wollen. Und die werden zurückgehen in ihre Länder und die werden meine Herrlichkeit in ihre Länder sichtbar machen. Die werden ihre ganzen Gemeinde anstecken und anzünden mit der Realität meiner Herrlichkeit. Und da werden andere Nationen, die Herrlichkeit, meine Herrlichkeit, wie den anderen Nationen sichtbar werden durch diese Gemeinde hier. Denn diese Gemeinde wird eine Gemeinde sein, die in meiner Herrlichkeit wandelt. Und der Herr möchte sagen, sehr bald werdet ihr zurückschauen. Und ihr werdet zurückblicken auf die Tage des Leidens. Und ihr werdet zurückblicken auf die Tage der Kämpfe. Und ihr werdet zurückblicken auf die Tage der Anfechtungen. Und ihr werdet zurückblicken auf die Tage der Verwirrung. Ihr werdet zurückblicken auf die Tage des Missverständnisses. Und ihr werdet lachen. Ihr werdet lachen aus zwei Gründen. Ihr werdet dem Feind ins Angesicht lachen, weil ihr erkennen werdet, dass er ein Lügner ist und der entwaffnet ist. Und der zweite Grund, warum ihr lachen werdet, ihr werdet lachen im Heiligen Geist, weil ihr meine Herrlichkeit unter euch erleben werdet. Und der Herr möchte euch sagen, diese Gemeinde wird eine lachende Gemeinde sein. Und diese Gemeinde wird eine Anziehungskraft haben für viele andere Nationen. Und diese Gemeinde wird meinen Dienst der Versöhnung hinaustragen in viele Länder dieser Welt. Ich werde Menschen aus dieser Gemeinde hinausschicken in anderen Ländern, die Versöhnung bringen werden, wo die Brücken bereits abgerissen wurden und Mauern gebaut wurden. Und ich werde Menschen aus dieser Gemeinde hinausschicken in andere Nationen. Und diese Menschen, die werden die Mauer niederreißen und wieder neue Brücken bauen. Und es wird Versöhnung geschehen in vielen anderen Nationen und meine Herrlichkeit wird sichtbar werden. Und der Herr möchte euch sagen, macht euch bereit. Macht euch bereit für die Zeit, die kommt. Habt keine Angst vor Erschütterungen. Denn alles, was erschüttert werden kann, muss erschüttert werden, damit das Unerschütterliche fest und stehen bleibt. Habt keine Angst vor irgendwelchen Erschütterungen. Schaut nicht auf die Umstände, schaut auf mich. Schaut in mein Antlitz. Schaut in das, was ich euch versprochen habe und in das, was ich gesagt habe, dass ich durch euch und unter euch und mit euch tun werde. Und ihr werdet sehen, dass die Erschütterung nur dem Zweck dient, damit meine Herrlichkeit in und durch und unter euch sichtbar und manifest werden kann. Und er möchte sagen, jetzt kommt eine Zeit der Erfrischung. Die Zeit der Erfrischung, nach der ihr euch so sehr gesehnt habt. Viele von euch werden aufstehen und ihr werdet plötzlich diese Erfrischung mit den Augen eures Herzens sehen. Und ihr werdet begonnen danach zu lechzen. Ihr werdet beginnen danach euch auszusehnen, auszustrecken und auszudehnen. Ihr werdet beginnen danach zu schreien. Ihr werdet beginnen zu sagen von eurem tiefsten Herzen, Herr, ich will erfrischt sein. Und ihr werdet erleben, wie meine Erfrischung euch gehört. Und ihr werdet erleben, wie Zeiten der Erfrischung Teil eures täglichen Lebens sein werden. Und der Herr möchte euch sagen, hier aus dieser Gemeinde wird neue Musik hervorkommen. Da werden Lieder geboren werden hier in dieser Gemeinde. Diese Lieder werden nicht nur in ganz Deutschland gesungen werden. Diese Lieder werden übersetzt werden in anderen Ländern dieser Welt, in andere Sprachen. Und diese Lieder werden meine Herrlichkeit bringen. Diese Liebe werden den neuen Sound vom Heaven freisetzen. Und diese Lieder werden Kraft Gottes freisetzen im Leben vieler meiner Kinder, die heute in Schwierigkeiten und in ganz großen Anfechtungen da niederliegen und nicht mehr wissen, wie sie sich aufrappeln können. Diese Lieder werden sie wiederum aufrichten. Diese Lieder werden hier in dieser Gemeinde geschrieben werden. Denn diese Gemeinde ist eine prophetische Gemeinde. Da möchte ich sagen, diese Gemeinde hat eine prophetische Sicht, eine prophetische Vision und eine prophetische Bestimmung. Und ich werde nicht erlauben, dass diese prophetische Bestimmung in dieser Gemeinde kaputt gemacht wird. Ich werde dazu stehen, dass die Gemeinde ihre prophetische Bestimmung auch erfüllen wird. Und da wird Musik hervorkommen aus dieser Gemeinde. Die wird ein Wohlklang sein in meinen Augen, aber die wird ein furchtbarer Klang sein in den Ohren des Feindes. Ich werde herabblicken auf diese Gemeinde wohlwollend, weil ich diese Musik hören und sehen werde. Und wenn ich diese Musik sehe, die von ganzem Herzen zu mir kommt, dann werde ich blicken auf diese Gemeinde und meine Engel werden zu mir sagen, Vater, dürfen wir mit anbeten? Und ich werde sagen, betet mit ihnen an. Und aus dieser Gemeinde, da werden neue Lobpreise entstehen. Da wird es Stunden über Stunden über Stunden geben, wo niemand nach Hause gehen wird. Weil meine Herrlichkeit so sichtbar, so real und so kostbar sein wird. Und in dieser Gegenwart der Anbetung, die in dieser Gemeinde geschieht und geschrieben wird, in dieser Gegenwart werden Heilungen geschehen. Da werden körperliche Leiden geheilt. Da werden verwundete Herzen geheilt. Da wird es Wiederherstellung geben. Und Menschen werden hierher strömen, weil sie hören werden, dass meine Herrlichkeit sichtbar und real ist. Und da gibt es einige von euch hier, ihr seid heute Abend hier Ihr seid nicht hier, weil ihr einfach zu dieser Gemeinde gehört. Ihr seid hier, weil der Herr zu euch gesprochen hat und gesagt hat, das ist dein Platz, bleib treu an diesem Platz. Und daher möchte ich sagen, du hast gut getan, treu an diesem Platz zu bleiben. Denn ich werde mein Wort erfüllen. Und ich werde die großen Dinge, die ich ausgesprochen habe, auch ganz sicher erfüllen. Denn ich wache über mein Wort, um es zu erfüllen. Heiliger Geist, wir danken dir.